Schau dir einfach weg. Haben wir noch nicht genug Format für Betrug? Denn die Neger und Kanaken kommen in Scharen. Dabei tobt der Krieg schon seit 17 Jahren. Blind und taub wollen wir es nicht sehen. Denn es läuft nun mal. Denn es läuft nun mal nicht im Fernsehen. Und stehst du in ein paar Jahren, wenn sie Frau und Tochter vor sich jagen? Wo ist dein Ziel in Ideale verschwindet? Jetzt bekommst du deine Rechnung. Doch du siehst es doch immer nicht. Diese Blendung in deinem Gesicht. Komm doch immer mein Köken ein und lädst ihn noch zum Kaffee ein. Doch im Hintergrund ziehen sich schon die Fäden. Tochter, Oma, Tante, flachlegen, ausgenutzt. Stehst du am Spielfeldrand und springst dabei. Und springst dabei vom Tellerrand. Talk.